Anlässlich des 63. Jahrestages des großen Sieges des koreanischen Volkes im Vaterländischen Befreiungskrieg fanden vom 19. bis zum 21. Juli in Bangladesch, Nigeria und Algerien Seminare, Foto- und Bücherausstellungen und Filmvorführungen statt. In den Ausstellungshallen waren die Fotos über die Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu sehen. Bei Filmvorführungen wurden die koreanischen Filme über das aggressive Wesen des US-Imperialismus gezeigt. Die Redner betonten auf den Veranstaltungen, dass das koreanische Volk unter der klugen Führung von Genossen Kim Il-sung im Koreakrieg den US-Imperialismus, der sich den stärksten der Welt nannte, besiegt und ein Wunder geschaffen hatte.